Zu einem zentralen Bestandteil der Nachrichten, die über die aktuelle Kriegslage informierten, wurden die Kriegsgefangenensendungen, bei denen die Redakteure auf besonders aufmerksame Hörer hoffen konnten. So wurde am 2. Januar 1943 zunächst die verzweifelte Lage der deutschen Truppen in den russischen Kesseln dargestellt, dann die Gründung der Vereinten Nationen erwähnt und schließlich kamen die deutschen Kriegsgefangenen in Kanada zu Wort. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Die Vereinigten Staaten rufen Europa. Sie hören unsere Kriegsgefangenen-Sendung. Deutsche Kriegsgefangene sprechen persönlich zu ihren Angehörigen in Deutschland. Wir werden ihre Familien mit Namen rufen. Hier spricht der amerikanische Kriegsgefangenendienst. Wir rufen Frau Hiltrud Niendorf in Hamburg. Frau Niendorf, Sie hören nach einer Einführung durch den kanadischen Lageroffizier die Stimme Ihres Mannes. Hier spricht aus Camp 33 in Kanada der erste Offizier Martin Niendorf vom Dampfer Bitterfeld und ruft seine Frau Hiltrud, Hamburg 33, dieser Straße 58. Hier spricht Martin Niendorf. Hallo, liebe Hilde, liebe Kinder, liebe Oma. Hier spricht euer Martin, euer Paddy, das erste Mal durchs Radio zu euch. Hoffentlich seid ihr alle wohl auf. Ich selbst kann nicht klagen, bin gesund. Das hiesige Klima bekommt mir gut. Liebe Hilde, hast du alle meine Luftpostbriefe von hier erhalten? Ich weiß nur nicht, wann dich dieser Anruf erreicht. Jedenfalls möchte ich dir auch gerne mündlich meine herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag aussprechen. Mögest du diesen Tag bei voller Gesundheit begehen und auch fernerhin immer gesund bleiben. Meine Gedanken sind immer bei euch, liebe Hilde. Liebe Hilde, sag Evchen, du bist sehr stolz, jetzt zur Schule gehen zu dürfen und das Lernen macht dir wohl auch recht viel Freude. Mein lieber Lothar, ich habe mich sehr gefreut über die Aufnahme von dir und Evchen. Und solch große Junge wie du täuscht da auch seiner lieben Mutti recht brav. Also, liebe Kinder, seid immer hübschartig, euer Vater denkt immer an euch. Grüße Tante Luzi, die Zeiter, Freunde und Bekannte. Hoffentlich habe ich euch mit diesem Anruf eine große Freude bereitet, besonders dir, liebe Hilde. Seid nun alle meine Lieben herzlich gegrüßt, viele Tuschis und ein frohes Wiedersehen ruft euch zu, euer Vati, dein Madi, da. Kriegsgefangene schickten aber nicht nur Grüße an ihre Lieben, sie mussten auch als Experten dienen, wenn es darum ging, die Überlegenheit der amerikanischen Waffen zu bestätigen. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Hinter der Tunisfront gab es vor kurzem eine interessante Besichtigung amerikanischer Waffen. Die Inspizienten waren Sachverständige. Es waren Veteranen der deutschen Armee, nunmehr in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Auf dem Wege ins Gefangenenlager kam ein Trupp gefangener deutscher Soldaten an einer Ansammlung von amerikanischen Panzern und Sturmgeschützen vorbei. Einer der deutschen Soldaten fragte den Unteroffizier der amerikanischen Begleitmannschaft, »Darf ich mir die Dinger da ansehen?« Der Amerikaner antwortete, »Sure, gewiss, warum nicht? Für euch ist das Kriegführen ja doch schon zu Ende.« Der deutsche Gefangene besah sich die amerikanischen Panzer und Sturmgeschütze. Das Ergebnis seiner Prüfung fasste der deutsche Soldat in folgenden Worten zusammen. Gegen die können wir natürlich nicht aufkommen. An diesen Bericht aus Nordafrika erinnerte Oberst Ginsburg, als er auf der Arbeiterkonferenz der Südstaaten in Atlanta sprach. Oberst Ginsburg fügte hinzu. Diese Waffen sind von Mitgliedern des amerikanischen Gewerkschaftsbundes erzeugt worden.